Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Noten abschaffen. Also was denn nun? Dreigliedriges Schulsystem oder Gesamtschule? Oder weiter ein unheilvoller Mix aus beidem? Wir sind Piraten und deswegen denken wir nicht in dieser dogmatischen Dualität. Bei uns gibt es kein Entweder-Oder. Wir wollen die fließende Schullaufbahn und das Zertifikatsystem. Und was diese Schlagworte bedeuten, kommt jetzt. Fließende Schullaufbahn heißt, wir packen die Schulzeit, grob gesagt, in reine Kurssysteme und jede Schülerin und jeder Schüler macht die Kurse, wann sie dran sind. Und das nach der eigenen Geschwindigkeit. Wir wissen nämlich schon seit 40 Jahren oder so, dass jeder Schüler eine eigene Geschwindigkeit hat und in der ganzen Zeit hat die etablierte Politik da nicht drauf reagiert. Das wollen wir ändern. Zertifikatsystem heißt, es ist doch total egal, wo du eine Fertigkeit erlernt hast. Hauptsache, du kannst was. Oder? Hat schon mal jemand nach der Note in deinem Führerschein gefragt? Nein? Ach ja, richtig, weil es keine gibt. Wenn es eine gäbe, würde die über die Eignung zum Autofahren genauso wenig aussagen, wie Schulnoten wirklich etwas aussagen. Deshalb wollen wir die Noten abschaffen und stattdessen ein durchaus detailliertes Zertifikatsystem einführen, in dem man nachweist, was man kann. Und wie ist das jetzt mit der Frage nach dem Schulsystem? Die ist einfach unglaublich unwichtig. Denn es nützt keinem Kind, dass seine Schule anders heißt als die Schule nebenan. Schulen können auch einfach Schule heißen. Aber wir hätten da noch wichtigere Fragen. Warum können Schulen sich nicht selbst verwalten? Warum gibt es so wenig nicht lehrendes Personal in Schulen? Glaubt ihr wirklich, dass es ein Vorteil ist, wenn Lehrer die Verwaltung machen? Warum wird so wenig Geld in die Bildung investiert? Denn wichtig ist ja, keine Bildung ist viel zu teuer. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.